suis très content. Oui, tout est en ordre. Moyenne. In our last lesson, we had a look at the dative and accusative cases of the definite and indefinite articles. Let's do the same today with the possessive pronouns. Here again, the accusative is the same as the nominative, so the only new bit to learn is the dative case. Now, for masculine singular noun we get nominative, mein Auto, dein Auto, sein Auto, for hirn. Hiren Auto for sie, sein Auto for hat, Eisen Auto, Ehren Auto, Hiren Auto. Mein Auto steht an der Garage, dei Pap as am Gärt. Dativ, mingem Auto, dingem Auto, singem Auto, hirem Auto, singem Auto, Eisem Auto, Ehrem Auto, hirem Auto. Hier fährt mit singem Auto. Sie schwätzt mit ihrem Pap. Accusative, mein Auto, dein Auto, sein Auto, ihren Auto, sein Auto, Eisenauto, ehren Auto, ihren Auto. Mir gesinn Eise Pap. Dir gesitt ehren Auto. For a feminine singular noun we get nominative. Mingmam, dingmam, singmam, hiermam, singmam, eismam, ermam, hiermam. Hiermam as an der Kitchen. Ming Tata, my aunt, steht am Gerd. Dativ, mingermam, dingermam, singermam, hieramam, singermam, eisermam, ermam, hieramam. Du schwätzt mit dingermam. Hier geht mit Singer Tata spazieren. Accusative, Mengmam, Dengmam, Singmam, Hiermam, Singmam, Eismam, Ermam, Hiermam. Sie gesagt Hiermam, hat gesagt Sing Tata. For a neuter singular noun we get nominative, mein Haus, dein Haus, sein Haus, Hirthaus, sein Haus, Eisthaus, Erdhaus, Hirthaus. Eisthaus aus Schein. Erdkant aus Leif. Dativ, mingem Haus, dingem Haus, singem Haus, hierem Haus, singem Haus, eisem Haus, ehrem Haus, hierem Haus. Sie sinn an hierem Haus. Es spille mat mingem Kant. Accusative, mein Haus, dein Haus, sein Haus, Hirthaus, sein Haus, Eisthaus, Erdhaus, Hirthaus. Du geseis dein Haus. Hier geseit sei kommt. For the plural nouns we get, independently of the gender, nominative, Ming Autoen, Ding Autoen, Sing Autoen, Hier Tataen, Sing Tataen, Eiskanner, Erkanner, Hier Kanner. Mein Auto sind an der Garage. Ding Tata, sie lief. Dativ, mingen Autoen, dingen Autoen, singen Autoen, hieren Tataen, singen Tataen, Eisekanner, ehre Kanner, hiere Kanner. Hier spielt mit singe Kanner. Sie schwätzt mit ihren Tataen. Accusativ, mein Autoen, ding Autoen, sing Autoen, hier Tataen, sing Tataen, Eiskanner, Erkanner, hier Kanner. Hat gesagt, sing Kanner, mir gesinn Eis älteren, Perns. So, to sum up, den Auto steht an der Garage. Ein Auto steht an der Garage. Mein Auto steht an der Garage. Ich fuhre mit dem oder mam Auto. Mit engem Auto, mit mingem Auto. Ich gesinn den Auto, ein Auto, mein Auto. Tata as an der Kitchen. Eng Tata as an der Kitchen, meng Tata as an der Kitchen. Ich schwätze mit der Tata, mit enger Tata, mit minger Tata. Ich gesinn Tata, eng Tata, meng Tata. Kant spielt am Gerd. Ö Kant spielt am Gerd. Mei Kant spielt am Gerd. Spiele mat dem oder mam Kant, mat engem Kant, mat mengem Kant. Ich gesehen Kant, ö Kant, mei Kant. D'Autoe sind an der Garage. Meng Autoe sind an der Garage. Ich schwätze mat den Taten, mat mengen Taten. Ich gesehen Kanner, meng Kanner.